1. Als Diesel der Junge Zunam, Kamis zu Beschwerden der Griechisch Sprechigen Juden, den Hellenisten, gegen die Hebräisch Sprechigen, die deren Witwen bei der Taglichen Versorgung benachteiligt werden. 2. Daraufhin beriefen die Zwölf Apostel die gesamte Jüngerschaft zusammen und erklärten, es sei nicht angemessen, dass sie die Verkündigung des Wortes Gottes vernachlässigten, sich um die Essensverteilung zu kommen. 3. Wollt daher aus ihrer mit sieben Männer aus die einen guten Ruf Geniusen, vom Heiligen Geist und von Weisheit erfüllt sind, damit wir sie für die Aufgabe einsetzen können. 4. Wohin gehen wir denn uns weiterhin dem Gebet und dem Dienst am Wort widmen? 5. Dieser Vorschlag von die Zustimmung der gesamten Gemeinde, woraufhin sie Stephanus, einen Mann voller Glauben und Heiligen Geists, sowie Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen zum Judentum übergetreten in Mann aus Antiochien, auswalten. 6. Dies Männer wurden den Aposteln vorgestellt, welche daraufhin betieten und ihnen die Hand auflegten, sie in amt einzusetzen. 7. Infolgedessen verbreitet sich das Wort Gottes weiter, die Zahl der Jünger in Jerusalem nahm erheblich zu, und sogar ein groß Anzahl von Priesten schloss sich dem Glaubenen. 8. Stephanus, erfüllt von Gnade und Kraft, vollbracht groß Wunder und Zeichen unter dem Volk. 9. Jedoch erhoben sich einige Mitglieder der sogenannten Synagoge der Libertiner, die aus Kyrene, Alexandria, Kilikien und der Provinz Asien stammten, und begannen, mit Stephanus zu streiten. 10. Sie waren jedoch nicht in der Lage, der Weisheit und dem Geist zu widersprechen, mit denen es sprach. 11. Daraufhin stifteten sie Männeren, die behaupten sollten, wir haben in gehort, wir lasterlich wort gegen Mose und Gott sprach. 12. Sie hetzten das Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten gegen ihn auf, nahmen in festen Furten in vor den Hohen Rat, Synedrium. 13. Dort stellten sie falsche Zeugen auf, die aussagten, dieser Mann hort nicht auf, gegen dies heilige Stadt und das Gesetz zu reden. 14. Sie behaupteten, wir haben in Sagen Horen, dass dieser Jesus von Nazareth die Stadt zerstören und die Brosch andern wird, die Mose uns überliefert hat. 15. Al Anwesenden im Hohen Rat, die in Anblickten, sahen sein Gesicht wie das eines Engels.